Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Mit der ihm eigenen Mischung aus Musik, Gesprächsnotizen und Geräuschcollagen widmete sich Barry Graves am 29. Oktober 1983 im Rias dem Rock'n'Roll. Die Geschichte einer Generation, die, amerikanischen Beispielen folgend, sich nicht nur von den musikalischen Vorlieben ihrer Eltern absetzte. Yip, sha-la-la-la, sha-la-la-la-la. Oh, yes, I'm the great pretender. I'm all shook up. La-bam-loo-ma-la-bam. Put your head on my shoulder. Ja, der gute alte Rock'n'Roll. Na, das ist doch typisch. Als Elvis noch mit den Hüften gezuckt hat und immer so die Beine schlackern ließ und auch so komisch grinste, da hat meine Mutter gesagt, huch, das ist ja ordinär. Wenn ich den als Schwiegersohn bekäme, würde ich ins Wasser gehen. Und weißt du, was mein Vater heute Morgen zu mir gesagt hat? Der Elvis, das ist doch ein Junge mit Manieren. Wieso, sage ich? Der hat am Grab seiner Mutter geweint. Na und, sage ich. Und er hat gesagt, Mutter, jetzt können wir nie mehr zusammen morgens die Hühner füttern. Das ist wirklich Elternliebe. Hat dein Vater gesagt? Ja. Da kommst du nie hinter, in was für einer Welt Eltern eigentlich so leben. Thank you. favorite tune. Dance with Betty Lou, try Peggy Sue. But I knew they wouldn't do a Bobberham, Bobberham. Take my hand, a Bobberham, Bobberham. Take my hand, they got me rockin' and a rollin', rockin' and a rhythm, Bobberham, Bobberham, Bobberham. Oh, now we're gonna do the weather from the valleys and the mountaintops. It's gonna be hot, about 200 degrees in Merced, 400 degrees out in Fresno, and I know we're gonna have about 500 degrees up around the valley there somewhere. I wonder, hoop-a-doo, who wrote the book of love? You're never, never, never, never, ever gonna part. In chapter 3, remember the meaning of romance. In chapter 4, you break up, but you give it just one more chance. Oh, I wonder, wonder, who wrote the book of love? Baby, baby, baby, I love you, yes, I do. Well, it says so in this book of love, ours is the one that's true. Who wrote the book of love? Chapter 1 says to love her, you love her with all your heart. Chapter 2 you tell her, you never, never, never, never, ever gonna part. In chapter 3 remember the meaning of romance. In chapter 4 you break up, but you give her just one more chance. Oh, I wonder, wonder, who wrote the book of love? Baby, baby, baby, I love you, yes I do. Well, it says so in this book of love, ours is the one that's true. Wonder, wonder, who wrote the book of love? Stunden habe ich an meiner Cola genuckelt und über alles nachgedacht. Vor allem über Marie. Den ganzen Nachmittag habe ich in meinem Erdbeerflip gerührt und über alles nachgedacht. Vor allem über Georg. Wenn ich wüsste, dass sie mich wirklich gerne hat, würde ich sie zum Schulfest einladen. Noch 4 Tage bis zum Schulfest. Und er hat noch nichts zu mir gesagt. Ob er mich wirklich gerne hat? Ich weiß nicht, ich muss immer nur an sie denken. Die Mathearbeit habe ich bestimmt versaut. Ich kann an gar nichts anderes mehr denken als an ihn. Aber er redet nur davon, was für Schwierigkeiten er mit dem Algebra hat. Going Little Rock, way down the valley. You call from Little Rock, California? Yeah, long distance. My, my, my. Listen, man, what kind of entertainment you got in that town? All we got is you. That'll be the day. The late, great Buddy Holly and the Wolfman Jack Show. Hugs and kisses and your money to hell. You know you love me, baby. Still you tell me maybe that someday will I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be the day. Thank you. your heart. So if we ever part, then I leave you. You sit and hold me and you tell me boldly that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be the day. Here we go with another call out of the stations. Can you dig it? Answer the phone, dummy. Pinky's Pizza. Yeah, listen, you got any more of those secret agent spy scopes? Hip parade on the stethoscope. No, the secret agent spy scope, man. That pulls in the moon, the stars, the planets, and the satellites, and the spacemen. You must have the wrong number, partner. If you want to jitter jive, bust around, Fanny Man. Im Autokino. Ach so, kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Also hat's geklappt? Was soll denn geklappt haben? Ach, bist du schwer von Begriff. Mit Annette natürlich. Nee, hat nicht. Was? Wieso denn nicht? Du hattest doch extra den Wagen von deinem Alten losgeeist. Und dann die doppelte Portion Hamburger mit Pommes frites? Ja, aber hat nicht geklappt. Das verstehe ich nicht. Und die Milchshakes? Ja, gerade die waren schuld dran. Ja, wieso denn das? Also ich hatte Erdbeer und sie Vanille. Ja und? Sie wollte, dass ich für mich auch einen Vanilleshake bestelle. Ich mag doch nun aber lieber Erdbeer. Und dann hat sie geheult und gesagt, ich könnte nicht treu sein. Shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana, shana Möchte man einfach eine gute Kameradin sein? Ich putze seine Speichen und wisch über den Ledersattel. Mir ist es egal, ob sie mich eine Motorradbraut nennen. Meine Eltern sind so oder so immer gleich in Rage.

Oh, all right, honey, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face, ponytail hanging down, a wiggle in the walk and a giggle in the talk. Lord, made the world go round. Ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose, like a long-necked goose or like a girl. Oh, baby, that's what I like. Glad, and you are the one that makes me sad. When someday you want me, well, I'll be there. Wait and see. Maybe, baby, I'll have you. Maybe, baby, you'll be true. Maybe, baby, I'll have you for me. Well, you are the one that makes me glad, and you are the one that makes me sad. When someday you want me, well, I'll be there. Wait and see. Maybe, baby, I'll have you. Maybe, baby, es ist verrückt, dass es immer noch einen Platz gibt, wo man sich verstecken kann. Auf der dicksten Party, mitten in der Stadt, im Dreck und Lärm und allen Scheußlichkeiten. Einfach die Augen zu und den Transistor näher ans Ohr. Da gehen die Gedanken auf eine Insel, wo immer Sonne ist. Oder man setzt sich mit den Drifters unter die Strandpromenade. Und die Schatten filtern all die aufdringlichen Leute weg. Und einer kramt die Mundharmonika vor. Irgendein Lied vom Ausreißen, vom Versteckspielen kennt doch jeder. You made me cry when you said goodbye. Is that a shame? Ain't that a shame? My tears feel like rain. Das Leben geht weiter. Ich will nicht mehr leben. Es ist doch alles sinnlos geworden. Ich will sterben. Ich will mit Jimmy zusammen sein. Sei doch um Gottes Willen vernünftig. Ich bin schuld. Ich hätte ihn abhalten sollen. Judy, bitte. Mach es dir doch nicht schwerer. Freddy meint auch... Wieso Freddy? Ich denke, der ist beim Militär. Ja, aber er hat seit gestern Urlaub. Und das sagst du mir erst jetzt? Let's go surfing now. Everybody's learning how. Come on a safari with me. Come on a safari with me. Early in the morning we'll be starting out. Some honeys will be coming along. We're loading up our way with their boards inside and heading out singing our song. Now everybody's learning how. Come on a safari with me. eins ist klar, Rock'n'Roll wird immer leben. Ja, und wenn er doch mal stirbt? Dummkopf, das kann er nicht. Er ist doch das wahre Leben. Aber alles geht mal vorbei. Rock'n'Roll hat doch gerade erst angefangen. Ich meine später, wenn wir älter werden. Wir werden nicht. Ich meine, denkst du an sowas? Buddy Holly werde ich immer lieben. Gene Vincent hat mir erst die Augen geöffnet. Das kann man doch nicht vergessen. Das kann auch nicht vergehen. Rock'n'Roll wird immer leben. Ja, aber wenn er doch mal... Ja, also meinetwegen. Dann wird er eben auferstehen. Und wir werden es erleben. Als seine Jünger. Wir haben dem Rock'n'Roll alles zu verdanken. Der Sache beißt keine Maus den Faden ab. Ach, entschuldigt bitte, ich muss jetzt zum Calypso-Tanzkursus. The magic band. Johnnys Vater ist so ein dreckiger Ithaka. Wenn ich schon Stan seine polnische Visage sehe. Oder Chico. Dass der nicht mit einer Kokosnuss unterm Arm hier rumläuft. Ein Gesocks, mit dem man sich herumschlagen muss. Die letzten Kanaken aus dem Busch. Wo die herkommen, da ist doch noch Steinzeit. Sag mal, möchtest du Robert Casotto heißen? Nee, danke. Ich glaube, da brächte ich mich um. Ja, aber das ist der richtige Name von Bobby Darin. Du spinnst. Nein. Und wusstet ihr, dass Richie Valens eigentlich Richard Valenzuela heißt? Das gibt's doch nicht. Und Connie Francis ist als Conchetta Franconera geboren. Siehst du, die mochte ich immer nicht. Dion heißt mit ganzem Namen Dion de Mucci. Und Freddy Cannons Mutter heißt Mercedes Picariello. Donnerwetter. Das hätte ich den Burschen gar nicht zugetraut. Na klar, es ist ja eigentlich egal, wo man herkommt. Weißt du, ich sage immer, wenn der Typ okay ist, dann ist alles andere egal. Das ist auch meine Meinung. Wenn ich mir meine Alten angucke, was die so für blöde Vorurteile über Rock'n'Roll haben. Good night, sweetheart, when it's time to go home. Good night, sweetheart, when it's time to go home. I hate to leave you, but I really must say, oh, good night, sweetheart. Good night. Good night, sweetheart. Well, it's time to go home. Good night, sweetheart. Well, it's time to go home. I hate to leave you. I really must say, oh, good night, sweetheart. Good night. Well, it's 3 o'clock in the morning. Baby, I just can't get right. Well, I hate to leave you, baby. Don't mean maybe, because I love you so. Good night, sweetheart. Well, it's time to go home. Good night, sweetheart. Well, it's time to go home. I hate to leave you. I really must say, oh, good night, sweetheart. Good night. Mother, oh, and your father, like it if I stay here too long. One kiss in the dark, and I'll be going. You know I hate to go. Good night, sweetheart. Well, it's time to go home. Good night, sweetheart. Well, it's time to go home. I hate to leave you. I really must say, oh, good night, sweetheart. Good night. Be alone each and every night. While you're away, don't forget to write. See you in September. See you when the summer's through. Here we are. Summer vacation. have a good time, but remember there is danger in the summer moon above. Will I see you in September, or lose you to a summer love? See you later, alligator. So long. That's all. Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten See You Later, Alligator, eine Geschichte des guten alten Rock'n'Roll. Für seine Erzählung wählte Barry Graves wie so oft die Form der Collage. Erstsendung im RIAS war am 29.10.1983. Am kommenden Samstag erinnern wir an den polnischen Philosophen und Autoren Stanisław Lem, der am 12. September seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte. Mein Name ist Michael Groth, ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.